Geekplätzchen. Hallo und herzlich willkommen zu den Geekplätzchen. Es ist mal wieder Dienstag und ich begrüße den Watchman. Hallöchen zusammen und an meiner Seite der Mann, der dem Mann aus Atlantis das Schwimmen beigebracht hat, der Saw Maniac. Ja, das war ein schwerer das war eine schwere Aufgabe. Das hat mich völlig rausgebracht damit. Okay, das schneiden wir alles raus. So, heute geht es um dich. Um mich? Ja, um mich. Geht's nicht immer um mich? Es geht um Watchmen. Im Plural. Im Plural, stimmt. Nein, es geht nicht um den, obwohl, ich glaube, da hast du deinen Nickname her. Es geht um das Comic, Graphic Novel Watchmen. Genau. Dann erzähl mal. Du fängst an. Ich fange an. Du fängst an. Alter vor Schönheit. Ja. Dann müsste ich eigentlich immer anfangen. Ja. Genau, wir wollen heute ein bisschen über Watchmen reden, über diesen legendären Zwölfteiler, der nach Deutschland gekommen ist als überformatiger Sechsteiler. Ist das so? Bei Carlsen damals. Okay. So habe ich ihn damals kennengelernt. Ich kenne ihn nur als verdammt dickes Comic von Telefonbuchgröße. Genau. Aber nicht als Sechsteiler? Nee, also in einem Band. Ne? Ach so, ja. Ja, ja, ursprünglich ein Zwölfteiler. Ah, okay. Ja. Wie gesagt, Deutschlandpremiere seinerzeit Ende der 80er als Sechsteiler bei Carlsen in so einem riesengroßen Format. Hat den Zeichnungen, kommen wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen auf den grafischen Stil, hat der Zeichnung nicht wirklich gut getan, aber war eben, wie gesagt, die Art, wie damals Comic-Publikum in Deutschland mit den Watchmen in Verbindung gekommen ist. Aber an dir ist das damals noch vorbeigegangen. Damals hatte ich mit Comics noch überhaupt keine Ahnung. Ich bin tatsächlich das erste Mal mit dem Watchmen über den Kinofilm in Verbindung gekommen. Ah ja. Und ich habe tatsächlich auch zuerst den Kinofilm gesehen. Okay. Also ich habe mir zuerst den Kinofilm angeguckt und dann erst das Buch gelesen. Ah, okay, verstehe. Deswegen habe ich mich auch damals gar nicht aufgeregt über Änderungen, weil ich kannte ja keine Änderungen. Das ist manchmal von Vorteil. Ich kenne das bei zwei, drei Sachen habe ich das auch. Da kennen die Leute, mit denen ich dann unterwegs bin, die kennen irgendwie die Romane oder sowas und ich kenne nur den Film. Und ich finde das dann immer oder oftmals ziemlich gut und die stehen da halbwegs konsterniert oder sowas und erzählen mir dann, was alles in dem Buch drin ist, was in dem Film nicht vorkommt. Ja, das habe ich bei, also das gilt generell. Man darf nicht zu sehr an Vorlagen kleben, wenn es um solche Sachen geht oder wenn es um Verfilmungen halt generell geht. Beispiel war zum Beispiel so Herr der Ringe. Also ich habe da mit jemandem im Kino gesessen und die hat halt komplett das die ganze Zeit mit den Büchern verglichen und ja, da versauchst du dir selber den Spaß. Da bist du aufgelaufen. Ja. Ja, da läufst du komplett auf. Ne? Ja. Gerade bei der Adaption von Romanen. Ja. Bei dem Comic, da gibt's immer die grafische Komponente. Wenn das dann so aussieht wie im Comic, das ist dann so halbe Miete. Ja gut, damit hatten sie ja einen sehr, sehr dankbaren Regisseur. Ne? Also Zack Snyder hat's ja auch, wie ich finde, sehr gut drauf gehabt oder hat's eigentlich immer noch sehr, sehr gut drauf, Comicbilder in Film zu übertragen. Ja. Also man konnte ja teilweise später bei den Zack Snyder Justice League Sachen sowieso, aber auch bei Watchmen konnte man theoretisch das Comicbuch aufschlagen und fand da Film-Szenen wieder, die halt wirklich eins zu eins so aussahen. Ja, richtig. Konntest den Film anhalten und hattest genau das als Panel im Comic, was du dann gerade auf dem Bildschirm hattest. Ja. Genau. Ja. Ja, also wie gesagt, ich habe es noch mit der Erstauflage quasi. Ich habe mir dann später auch den Trade Paperback geholt. Ich habe die heute übrigens immer noch. Tatsächlich. Die Erstauflage. Das ist Erstauflage tatsächlich gewesen. Ich habe die Carlsen-Version, aber also ich habe zweimal Watchmen im Prinzip. Panini-Version, ne? Oder war es so eine Dino-Version? Nee, Dino gab es da nicht mehr. War das dann? Dann ist das die Panini-Version. Ja. Also die zum Zeitpunkt, als der Film, wann kam der? 2007 oder wann war das, glaube ich? Dann ist das die Panini-Version, ja. Die habe ich auch. Die ist aber mittlerweile auch schon ziemlich, beschädigt. Oft und gerne gelesen. Oh, 2009 kam der in die Kinos, nicht 2007. Ja. Oft und gerne gelesen, aber ich habe es mittlerweile auch digital. Ja. Na, das Knacken war meine Maus gerade. Ja, ich mag halt beides. Hm. Also ich mag sowohl sowohl Film als auch ja das Comic. Wobei ich teilweise bei der einen Sache gefallen mir manche Sachen besser, die mir in der anderen Sache weniger gefallen zum Beispiel. Okay. Also ich bin dem eigentlich ganz dankbar, dass sie den Squid, jetzt kommt quasi der größte Elefant im Raum ist ja der Squid. Also grundsätzlich Spoiler für den Film, wer ihn noch nicht gesehen hat. Genau, wir spoilern einen Comic von 1986. Genau. Und einen Film von 2009. Im Originalcomic gab es ja diesen also der Plot ist ja derselbe. Ozymandias bringt halt Leute um, also er hat halt den Comedian umgebracht, weil er, glaube ich, auch dahinter gekommen ist. Richtig. Ozymandias hat im Prinzip vor, den Kalten Krieg dadurch zu verlängern, weil es droht halt immer Krieg. Captain Manhattan ist halt praktisch dieses absolut abschreckende Ding, was den Kalten Krieg verhindert. Genau. Dr. Manhattan ist quasi die Superman-Figur. Genau. Und was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, weil letzten Endes entfernt Ozymandias ja erst Dr. Manhattan. Ich glaube, ihm hat es nicht gefallen, dass das von diesen Superhelden abhängig ist. Richtig. Das war das, glaube ich. Genau. Und dann erschafft er im Prinzip eine künstliche Alien-Invasion, indem er so einen riesengroßen Squid, so ein Tentakelvieh in New York. Genau, so ein Alien-Tintenfisch im Grunde genommen. Der halt ganz, ganz viele, der hat Massenvernichtung in New York anstellt. Und genau, weiß ich, wie viele Millionen Leute. Genau, der erscheint mit einem Mal irgendwie dann, also zumindest für die Öffentlichkeit sieht es so aus, als ob der durch irgendein Dimensionstor erscheint und löst einen psychologischen Schock aus. Genau. Der dann zum physischen Tod von jede Menge Menschen führt und die Supermächte sagen alle, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir können uns jetzt nicht mehr, wir haben jetzt einen gemeinsamen, also der gemeinsame Feind schweißt genau, zusammen. Genau, wir blasen den fast schon oder quasi beschlossenen Dritten Weltkrieg blasen wir ab und jetzt mögen wir uns und arbeiten jetzt zusammen, weil wir haben jetzt den größeren Feind. Genau. Im Film läuft's fast gleich ab. Nur da ist halt keine Alien-Invasion die große Bedrohung, sondern Dr. Manhattan wird praktisch als die Bedrohung dargestellt. Also es wird kein Tentakelwesen beschworen, sondern eine Explosion, die Energiesignatur von Dr. Manhattan hat, wird in New York ausgelöst und tötet halt da die Leute. Letzten Endes ist es dasselbe. Ich persönlich bin der Meinung, dass der Squid im Film verdammt seltsam ausgesehen hätte. Deswegen hätte er. Hat mir einfach diese Also man hätte ihn mit den Mitteln von damals und auch, sagen wir, von heute, man hätte ihn gut machen können. Also ich sag mal, rein grundsätzlich in der Darstellung funktioniert das schon. Das Interessante ist ja dabei, dass als man den Comic gemacht hat, das ist so ein bisschen überliefert, dass da schon die Bedenken waren auf Seiten von DC, das ist keine gute Idee. Ja? Inwiefern? Also, dass zum Beispiel es so war, dass der Redakteur, ich glaube damals Len Wein oder sowas, war damals der Redakteur für die Serie. Und er hat zu Alan Moore gesagt, ich finde die Geschichte gut, aber das mit dem Squid am Ende, ist irgendwie schlecht. Und der Punkt war, dass... Das ist für mich auch das Einzige, was mir nicht gefällt am Originalcomic. Genau, und Alan Moore, der die Geschichte geschrieben hat, hat daran festgehalten. Und Len Wein, weil er nicht nur Redakteur war, sondern eben auch selber Autor, hat quasi wollte die künstlerische Integrität sozusagen als des Autors nicht beschädigen. Und hat gesagt, okay, wenn du der Meinung bist, dann machen wir das so. Dann lass es drin. Und hat später gesagt, er hätte eigentlich darauf bestehen müssen, dass das raus war, weil für ihn ist das eigentlich die eigentliche Schwachstelle in der Geschichte. Ja. Ansonsten, ja. Obwohl es 2009 ganz, ganz viele Protestaktionen gab von Fans, die sich gerade darüber aufgeregt haben und das für Quatsch hielten, dass das dann Dr. Manhattan war und es hätte keinen Sinn ergeben und so weiter. Ja gut, aber ich meine, sagen wir so, das Interessante... Wenn man zu sehr an Comic klebt. Ja, auf der anderen Seite ist ja das Interessante, in der Comicgeschichte selber, in Watchmen selber, gibt es ja diesen inszenierten Skandal von Ozymandias, inszenierten Skandal, so dass es aussieht, als würde Dr. Manhattan Krebs erzeugen, um ihn von der Erde zu vertreiben. Ja. Und im Grunde genommen haben die das für den Film wieder gewissermaßen aufgegriffen. Ja. Dr. Manhattan ist da eine Gefahr. Ja. Und das war eben in dem Comic scheinbar auch, weil das war eben, wie gesagt, ein inszenierter Skandal, dass Leute kamen und sagten, nee, ich hatte damals mit dem zu tun in 50er Jahren, ich habe jetzt Krebs, da war einer aus den 60ern, die war schon tot. Er hatte da diesen Journalisten, der quasi so eine Art Enthüllungsjournalist war, und der hatte da diesen riesen Report zusammengestellt. Ja, das ist ja da die Szene, wo Dr. Manhattan auch nicht sonderlich geschickt reagiert, weil sie bedrängen ihn halt alle mit den Fragen. Er ist total schockiert, weil seine erste große Liebe, die er, glaube ich, noch zu menschlichen Zeiten hatte. Ich meine ja, ne? Das war, glaube ich, seine weiß nicht, ob es Frau war, aber das war ja der Witz an der Sache. Dadurch, dass er nicht alterte, seine erste Beziehung war die Mutter. Ach so, okay. Das war ja die Mutter, und er war ja dann später auch noch mit quasi der Tochter zusammen. Nee, das war nicht die Tochter von Silk Spectre. Stimmt. Das ist jemand anders. Aber auf jeden Fall war die. Aber es war, also sie hat ihn trotzdem als Kinderschänder bezeichnet, aber er ist halt nicht gealtert und sie ist halt dann irgendwann nachgewachsen, so nach dem Motto. Aber er wurde dann von allen möglichen Reportern dann so sehr bedrängt, dass er halt irgendwann, er hört auf und so weiter, und dann teleportiert er ja alle weg. Richtig. Und haut dann eben lustigerweise zum Happy Face Krater ab. Ja. Wie heißt der? Galle? Der Krater Galle, auch Happy Face. Den gibt's wirklich. Also das ist ein Krater, der sieht durch den Einschlag wirklich aus wie ein Smiley Face. Genau. Was natürlich auch zum Watchmen-Thema passt. Genau. Nämlich dieses Smiley mit dem Blutflecken ist halt, also das Smiley ist vom Comedian der Button. Ja. Und der Blutflecken ist halt entstanden, als der Comedian ermordet worden ist. Genau. Also für alle, die jetzt tatsächlich die Geschichte sonst so überhaupt noch nicht kennen. Genau. Vielleicht so einen kurzen Abriss. Ja. Es geht im Grunde genommen um eine Superheldentruppe, im Grunde genommen. Was Alan Moore als Geschichte geschrieben hat, was er durchspielt quasi, ist das Szenario, da ist diese Welt, und in dieser Welt existieren tatsächlich Superhelden, die aber sehr viel an menschlichen Fehlern haben, an Zweifeln, an der eine mit dem übergroßen Ego und so weiter und so weiter. Und er spielt das in mehreren Stufen quasi durch die Jahrzehnte durch. Also von den ersten Anfängen, dass es Superhelden gibt, das ist dann 40er Jahre, also wirklich so durch das, was man sonst so als das goldene Zeitalter kennt. Und die waren ja eigentlich gibt es in dieser Watchmen-Welt nur einen einzigen Superhelden. Richtig. Also das ist Dr. Manhattan, das ist der einzige. Das ist Dr. Manhattan, ein Wissenschaftler, der bei einem Experiment quasi nicht nur pulverisiert wird, der wird irgendwie atomisiert, taucht dann wieder auf, hat dann diese blaue Haut, und der kann also wirklich diese Dinge, die man mit Superhelden identifiziert. Ja. Und alle anderen sind kostümierte Helden, wie man das eher kennt, ich sag mal wie Batman zum Beispiel. Also selbst die Schurken, also tatsächlich der einzige ist halt dieser John Ostermann, dieser Atomphysiker, das ist der einzige, der wirklich mit Superheldenkräften ausgestattet ist. Ja. Also selbst wenn, obwohl das im Film ein bisschen anders aussieht, selbst hier Ozymandias, der ist eigentlich nur super intelligent. Der ist super intelligent, und im Film wirkt es ein bisschen wie Superkraft, aber eigentlich hat er keine Superstärke. Nein, er hat keine Superstärke. Seine Stärke ist seine Intelligenz. Genau. Und er ist ein körperlich sehr, sehr fitter Typ. Aber in dem Comic zum Beispiel, wenn die Geschichte anfängt, dann ist er ja auch schon eigentlich gar nicht mehr so wirklich Ozymandias, sondern er ist ja Conrad Veidt. Und er hat ja ein Firmenimperium aufgezogen, wo er alles Mögliche von Actionfiguren nach seinem Bilde und dann Parfum und sonst was er da hat. Es ist halt von der Story her, man hat halt erst in den 40ern diese Superhelden. Die haben sich dann irgendwann aufgelöst und sind auch in Rente gegangen oder sonst ungefähr. Das symbolisiert quasi das Ende des Golden Age in den Comics. Und dann kam das Silver Age. Das Silver Age ist im Prinzip Dr. Manhattan. Dr. Manhattan leitet das Silver Age quasi ein, genau. So wie in den DC-Comics, ja. der neue Flash, die neue Green Lantern. Der Comedian, der war nämlich zum Zeitpunkt der Original, der Minuteman, wie sie sich damals genannt haben, nach dieser Miliz damals, der war ja nur 16 Jahre alt, ursprünglich. Das sieht im Film, ist er natürlich viel älter auf diesen Bildern, ist er aber eigentlich gar nicht, der ist nur 16-jähriger. Genau, der leitet über von dieser ersten in die zweite Generation. Genau. Ja. Und in den 70ern, ach, wie hieß dieser Act nochmal? Da gab es dann einen... Keen? Der Keen Act war es, glaube ich, ne? Genau. Da gab es den sogenannten Keen Act, der es halt eben Superhelden verbietet, Superhelden zu sein. Genau, also der Keen Act, das hat Alan Moore... Also der Autor, Sokovia-Akkords quasi. Genau, naja, was Alan Moore da eingebaut hat, quasi dieser Keen Act, der quasi Superhelden verbietet, Superhelden zu sein. Mhm. Das ist sozusagen Alan Moores Seitenhieb auf Comics Code. Ja. Ja, der also, sag ich mal, der in unserer Realität war der Comics Code ja in den 50ern, wo die Superhelden dann sehr, sehr zahm wurden und wo viele andere Sachen, die er auch wieder aufgegriffen hat, wie diese Horror-Comics und so weiter, dass das alles von der Bildfläche verschwunden ist. Dieser Keen Act ist dann quasi, steht so ein bisschen symbolisch für den Comics Code. Das Interessante dabei ist, dass es dann die Superhelden, die es damals eben in dieser Zeit gibt, können keine Superhelden mehr sein. Sie dürfen es nicht mehr sein. Mhm. Die einzigen zwei, die davon übrig bleiben, ist der Comedian. Ist also Dr. Manhattan. Weil Dr. Manhattan die Rückversicherung der USA im Kalten Krieg ist. Die Atombombe. Genau. Er ist wie eine wandelnde Atombombe. Also man kann es sehen, in dieser Geschichte ist es auch so, dass Vietnam findet statt. Vietnam läuft auch wieder nicht gut für die USA. Ja. So lange, bis die USA Dr. Manhattan schicken, um da einzugreifen. Das dauert, glaube ich, 3 Tage, dann und, genau, kapituliert der Vietnam. Genau. Ne? Und das Interessante dabei ist dann eben, wie gesagt, der andere, der weiter existiert, ist der Comedian. Mhm. Der Comedian ist auch Söldner der US-Regierung, macht jede Menge schmutzige Arbeit für die US-Regierung. Genau. Unter anderem hat er nicht Kennedy umgebracht. Er hat im Comic jedenfalls nicht. Im Comic nicht, aber das Interessante ist zum Beispiel... Im Film wird es angedeutet, man sieht halt die Kennedy-Ermordung im Intro und dann sieht man den Comedian, wie er halt mit einem Scharfschützengewehr da ist. Da hat sich Alan Moore drüber aufgeregt, weil es gibt diese Before-Watchmen-Serie und da sieht man halt, dass der Comedian war halt Big Buddies mit Robert und John F. Kennedy. Also das ist... Ja, ja. Also was es eben gibt und das... wie gesagt, er ist nicht an Kennedy schuld, an Kennedys Tod schuld, auch nicht im Comic, da kommt das gar nicht, ich meine, es kommt nicht im Zusammenhang mit dem Comedian vor. Mhm. Dr. Manhattan ist mal bei John F. Kennedy und die unterhalten sich darüber, was er so denkt, wie die Zukunft sein würde. Mhm. Und Dr. Manhattan sagt, ja, es wäre eine ganz gute Idee, wenn es elektrische Autos geben würde. Stimmt, die haben nämlich und dann so gibt es vor dem Rosengarten schütteln die sich die Hände und unterhalten sich da. Und dann ist so ein Textblock darunter, wo dann steht, 12 Monate später fährt eine elektrische Limousine durch Dallas. Genau. Und dann, aber woran er... Das was haben die nämlich in den Film rausgelassen. Genau. Dr. Manhattan ist nicht einfach nur die Atombombe. Im Comic löst er auch tatsächlich eine industrielle Revolution aus. Ja. Also alles mit so Elektroautos und so weiter. Also das wird halt genau. Von der Technik her. Also man kann sehen, in New York zum Beispiel, wo das allermeiste spielt, da gibt es statt Hydranten, die haben Steckdosen. Mhm. Also die haben so Säulen aufgestellt, da kann man eben die Autos aufladen und so weiter. Also das hat er da bewirkt. Was ich nur sagen wollte, wegen des Comedian, die Geschichte spielt eben auch in den 80er Jahren und Richard Nixon ist weiter der Präsident. Ja. Weil er weil er die Verfassung geändert hat. Ne? Genau, und weil er war sozusagen durch den Sieg in Vietnam sozusagen, war er da nicht abwählbar. Mhm. Und so bestimmte Sachen, die dem realen Richard Nixon zum... Ach, du meinst gewisse Wassertour-Hotels oder wie genau. Watergate. Also Watergate findet nicht statt, weil der Comedian sich darum kümmert. Stimmt, das haben die, glaube ich, auch irgendwie. Ne? Ja. Also in der Watchmen-Zeitlinie sind, glaube ich, diese Reporter auch verschwunden. Ja, ja, ja. Also Watergate findet nicht statt. Richard Nixon ist weiter der Präsident. Ja. Ja. Ich habe übrigens eben gesagt, dass die Original-Minutemen in Rente gegangen sind. Es wäre schön. Ich habe es ein bisschen verkürzt dargestellt. Also es ist nicht so. Es ist unterschiedlich. Also manche, ich habe es gerade auch nicht im Kopf, also die haben teilweise sehr tragisches Schicksal. Also es gibt, glaube ich, bei einer Heldin aus dem Ding, ich weiß gar nicht mehr, welche es jetzt gewesen ist. Das war Silhouette, genau. Ich habe es hier nebenbei offen. Silhouette, 39 zur Heldin, ne, und war, glaube ich, auch die erste, die als Frau als Heldin aufgetreten war, vor dieser Silk Spectre. Die war aber lesbisch und wurde halt 6 Wochen später, als das an die Öffentlichkeit gekommen ist und sie aus der Gruppe rausgeschmissen worden ist, wurde sie halt ermordet. Das sieht man im Film im Intro zum Beispiel, ne, wo wir da mit Blut dann entsprechende Sachen an die Wand geschrieben haben. Ein anderer ist verrückt geworden. Ich glaube, dieser Mothman ist verrückt geworden. Mhm, genau. Soweit ich weiß, ist der aber nur im Comic verrückt geworden. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es. Also man möge mich korrigieren in den Kommentaren, bei YouTube zum Beispiel. Ja, so ist das. Ich glaube, der Night Owl, der ist zurückgetreten. Hat eine Autowerkstatt aufgemacht. Genau. Einer ist, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, ist mit seinem Cape in der Aufzugtür hängen geblieben und wurde erschossen. Ja. Deswegen keine Capes. Keine Capes, Leute. Keine Capes. Keine Capes. Und dann gab es halt dann den Versuch, die zweiten Minutemen zu erschaffen, ne, weil es ja dann auch einen zweiten Night Owl gab und so weiter. Der Comedian hat es aber komplett abgelehnt. Er hat gesagt, ihr habt ja nicht mehr alle. Und dann ist der Comedian mehr oder weniger, ja, kann man ihn mit Deathstroke irgendwie vergleichen? Ich weiß es nicht. Also irgendwie so Söldner ist der. Ja, er ist böser Regierungssöldner. Ja, er ist über die vielen Jahre ist er einfach sehr, sehr zynisch geworden. Ja, ja, also dieses so, er fängt an mit so einem gelben Kostüm und heißt deshalb Comedian, weil er da immer seine Jokes macht und so weiter. Also ein sehr, sehr optimistischer, sehr, sehr junger Typ. Mhm. 16. Ja, 16. Und über die Jahrzehnte und die Arbeit, die er dann macht für die Regierung, wird er ein sehr, sehr zynischer, verbittert auch dem Alkohol durchaus nicht abgeneigter Typ. Der eben auch, wie jetzt zum Beispiel in einer Szene, wo es vor dem Weißen Haus Proteste gibt, gegen die Watchmen, wo es dann, ne, wo dieses Plakat eben herkommt, Who Watches the Watchmen, wo er dann sagt, ja komm, da können wir jetzt einfach mal ein bisschen dazwischen ballern, damit der Pöbel mal hier von der Straße verschwindet. Und das Krasse ist ja auch was er zum Beispiel Vietnam, er war auch in Vietnam, war glaube ich von den Watchmen der einzige außer Dr. Manhattan, der in Vietnam war. Ja. Und da ist halt dann die Sache, dass der Comedian hatte wohl irgendwie eine Frau da gehabt und die war dann schwanger und er sagte, nee, es ist nicht von mir und so weiter und dann hat sie ihn, glaube ich, geohrfeigt oder eine Flasche ins Gesicht geschlagen. Genau, wo die Narbe herkommt. Genau, da hat er dann die Narbe bekommen und er sich aufgeregt, nicht ins Gesicht. Und ich glaube, dann erschießt er sie, glaube ich. Er erschießt sie und das Interessante dabei ist, also der Vietnam, genau. Vietnam ist vorbei. Genau. Er sitzt in dieser Bar mit Dr. Manhattan. Genau, sie kommt nämlich an und sagt, ne, und dann kommt zum Streit. Genau, also der Krieg ist vorbei und er sitzt in der Bar, betrinkt sich, ist quasi auf dem Weg raus aus Vietnam. Wir wollten ja nie in Vietnam sein, ihm gefällt es nicht in Vietnam und so weiter und so weiter. Dr. Manhattan steht da rum, weil nachdem er jetzt den Vietcong geschlagen hat, weiß er wieder nicht, warum. Hat was nichts er zu tun. Also er hat nichts zu tun, also er trinkt nicht, er steht da ja einfach nur so rum. Ja. Und dann kommt diese Vietnamesin, die eben will, dass er sie mitnimmt und so weiter, weil sie von ihm schwanger sei. Er weist das zurück oder sagt auf jeden Fall, dass ihn das nicht interessiert. Ja. Und er erschießt sie. Und das Interessante dabei ist, dass er, sage ich jetzt mal, den quasi dem Vorwurf von Dr. Manhattan so nach dem Motto, das kann man doch jetzt nicht, tun. Du bist doch der viel größere Zyniker von uns. Nee, dass er sagt... du scheißt doch drauf, dir ist es doch alles egal. Genau, also dir sind die Menschen egal. Wenn du gewollt hättest, du hättest meine Kugel jetzt gerade in irgendwas völlig Harmloses verwandeln können. Mhm. Aber weil dir Menschen nichts bedeuten, hast du einfach daneben gestanden, dazu geguckt, jetzt lass mich in Ruhe. Und komm mir nicht mit Moral, du hast es zugelassen. Ja, du hast das zugelassen, ich muss jetzt erstmal ein Sunny. Ja. Das hat sowas... es wirkt in dem Moment so ein bisschen wie so ein Gespräch mit Gott. Mhm. Ne, weil bei Ozymandias kommt halt ganz oft diese Gott-Ikonografie durch. Noch krasser, als es jemals bei Superman gewesen ist. Bei Superman ist es ja noch ein bisschen subtiler. Aber Dr. Manhattan geht halt full ham, was das angeht. Ja, vor allem Ozymandias mit diesem Stirnband, mit seinem Kostüm. Achso, nee, ich war jetzt bei Dr. Manhattan. Achso, bei Dr. Manhattan, ja. Habe ich Ozymandias gesagt? Ich dachte nicht? Ja. Okay, also ich meine Dr. Manhattan. Aber Ozymandias kommt wie ein griechischer Gott daher. Ja, ja. Dr. Manhattan entfernt sich auch immer mehr von der Menschheit. Das wird in den Comics unter anderem dadurch symbolisiert, dass er immer weniger Kleidung trägt. Ganz am Anfang, ja. Wo er sich noch als zugehörig fühlt, dann läuft er mit dem Anzug rum. Richtig. Irgendwann hat er dann nur noch diesen Slip an und später rennt er halt völlig nackt durch genau. die Gegend. Weil also, das ihn einfach genau, das Faszinierende ist eben an Dr. Manhattan und deswegen ist er so distanziert. Weil für ihn Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig ablaufen. Genau. Das heißt, er hat zu diesem er altert nicht dadurch und die ganzen ich sag mal Sorgen, Nöte, Probleme, Konflikte der Menschen sind ihm eigentlich zu klein, weil er durch die Bewusstseinsebene, die er hat, er beschäftigt sich mit dem Kosmos. Ja. Wo er sagt, ich könnte jetzt hier auf dem Planeten, ich könnte hier einfach mal, er schafft ja sich da so quasi so ein Schloss nochmal auf dem, weil er einfach die Materie da manipuliert. Ihm ist das alles zu klein. Ja. Ja, und ich glaube, es gibt sogar irgendwie, es gibt eine Szene oder eine Stelle im Comic, wo wir sind alle für dich nur Ameisen und er sagt, ja. Ich weiß nicht, ob er ja sagt. Aber oder er sagt gar nichts. Auf jeden Fall, er widerspricht da nicht. Er ist jetzt nicht in diesem, oh doch, ihr hängt mir alle wahnsinnig am Herzen und so weiter. Ihn interessiert das überhaupt nicht. Ach so, hier der Titel Watchmen bezieht sich auf ein Zitat des römischen Autors Juvenal aus seiner Satire. 6 Vers 3, 4, 7. Quis custodiet ipsos custodes? Wer? Genau. Who watches the Watchmen? Genau. Oder wer wird die Wächter überwachen? Genau, wer überwacht die Wächter? Genau, der nie vollständig abgebildet wird in den Panels. Das ist wirklich so. Ja. Wenn man mal darauf achtet, man sieht halt immer, who watches the Watch? Und also immer nur. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Also das ist wie gesagt das Interessante, wenn man sich jetzt so nicht mit den Watchmen zum Beispiel jetzt schon auskennt oder den Comic nicht kennt oder so, wenn man sagt, wo kommt dieser Stellenwert her? Es war einfach für die 1980er Jahre, es war einfach was komplett anderes. Ne? Und das hatte man so im Comic bislang nicht gehabt, einfach. Ja, das muss man vielleicht nochmal so ein bisschen nach vorne stellen, weil man nimmt so diesen Rang von Watchmen immer so als gegeben hin, wenn man sich mit Comic-Fans so, ja, natürlich kenne ich Watchmen und Watchmen ist großartig. Aber warum? Ja, aber wo kommt das überhaupt her? Weil, ich sag mal, das war nicht die erste zwölfteilige Maxi-Serie, die rausgekommen war. Mhm. Und das Interessante dabei ist eben, wie gesagt, auf der einen Seite ist es in gewisser Weise ist es eine Historie des Superhelden-Comics im Grunde genommen, von den 40ern bis in die damalige Gegenwart. Auf der anderen Seite ist es auch diese Dekonstruktion von Superhelden, von den Klischees, die auch damit zusammenhängen und so weiter. Mhm. Und was man dann zum Beispiel, was damals absolut nicht normal war, wo man heutzutage gar nicht mehr drüber nachdenkt unbedingt, das war eine der ganz wenigen Comics von eines großen Verlags, in dem Falle von DC, der kam ohne Comics-Code-Siegel daher. Okay. Ja, also sonst hätte man den nackten Dr. Manhattan zum Beispiel gar nicht zeigen dürfen. Du hättest die Hälfte der Geschichte nicht gehabt. Entsprechend blutig ist das Ganze. Genau. Ne? Also es gab nur ganz, ganz wenige Sachen, die da kamen. Da gehört eben Frank Millers Dark Knight Returns gehört dazu. Der allererste, der sonst auch, sag ich mal, dezidiert mit diesem Aufdruck für Erwachsene war dann Killing Joke. Von wem kommt der? Alan Moore. Auch von Alan Moore. Meine Lieblings-Batman-Geschichte. Genau, von vielen. Also das war absolut nicht normal. Ja. Und ich meine, wenn man sich mit dem Comic selber, also mit der Geschichte auseinandersetzt, alleine die Entstehungsgeschichte. Ja. Ja, da kannst du mir mehr erzählen. Ist wahnsinnig spannend. Ja. Deswegen, ja. Ja, dann erzähl mal, ne? Also kannst du ja jetzt nicht anteasern und es dann nicht sagen. Ja, gut, das wäre jetzt gemein, ne? Ja. Storytime. Ja, Storytime. Storytime. Also wenn man sich die Figuren anschaut, dann kann es durchaus sein, dass einem das ein bisschen bekannt vorkommt, wobei man teilweise ein bisschen auf der falschen Fährte ist. Also im Grunde genommen ist der Background der, dass... Ich war auf der völlig falschen Fährte. Dass Alan Moore hatte eine Geschichte geschrieben, die dann auch später dann eben zu Watchmen geworden ist, in denen es um diese Superhelden über die Jahrzehnte mit ihren Fehlern und so weiter ging. Und er suchte an sich nach einem Superhelden-Universum mit Charakteren, die nicht mehr benutzt wurden, weil er das gerne dann mit diesen Charakteren durchspielen wollte. Er hatte das ein bisschen vorher in seiner britischen Heimat, hat er das gemacht mit Miracle Man. Da hatte er den Miracle Man, diese Figur, ursprünglich mein Captain Marvel, der hieß dann später Miracle Man, weil die Figur war nicht mehr benutzt worden und genau wie bei Shazam, hatte sich Marvel zwischenzeitlich diesen Titel Captain Marvel geholt, also wurde daraus Miracle Man. Er hatte diese Figur genommen, die lange Jahre nicht mehr benutzt worden war, hatte sie quasi auf links gedreht, auch mit vielen Problemen und sehr zynisch und so weiter dargestellt. Auch die begleitenden Figuren entsprechend designt. Und das wollte er jetzt mit amerikanischen Sachen machen. Er hatte da so ein Universum im Blick, da kam er allerdings nicht dran. Und dann wurde DC auf die Sache aufmerksam und DC hatte eine Reihe von Charakteren gerade erst eingekauft, nämlich von Charlton Comics. Mhm. Und in gewisser Weise, das war, ich meine, da kann man mal sehen, so wie Anerkennung laufen kann. Ja, DC hatte von dem dann nicht mehr existierenden Label von oder Verlag von Charlton Superhelden eingekauft, Charaktere, die Dick Giordano geschaffen hatte seinerzeit, oder als Redakteur hatte er für Charlton damals die Aufgabe gehabt, Superhelden Kosmos analog zu Marvel DC als Konkurrenz aufzubauen. Das hatte nicht funktioniert. Er war dann von Charlton weg, war bei DC und bekam quasi für seine schönen Dienste, guten Dienste bei DC, hat DC ihm das quasi in Anführungszeichen geschenkt. Das heißt, sie haben die Charaktere gekauft, gesagt dazu, hier in deinem Bereich, du kannst was damit machen. Krass. Und dann hat er gesagt, oh komm, da gibt's Alan Moore und Alan Moore hatte diese Story. Und da hat man gesagt, ey, das können wir doch damit besetzen. So. Und das Interessante ist deshalb, weil eine ganze Reihe dieser Figuren, die dafür dann in Frage kamen, die eigentlich da hätten ursprünglich vorkommen sollen, die kennt man auch bis heute noch. Und diese Figuren sind nämlich Blue Beetle. Ja. Ich habe ja anfangs immer gedacht, dass das Night Owl Batman wäre, aber es ist tatsächlich Blue Beetle. Also es war ursprünglich die Figur, die in Watchmen Night Owl, also der zweite Night Owl, das wäre ursprünglich eigentlich Blue Beetle gewesen. Die Ursprung kann man daran sehen, dass Night Owl, also der zweite Schiff. Night Owl, dass er dieses fliegende Schiff hat. Ja. Natürlich hat man dann, als man aus Gründen, auf die wir gleich noch kommen, gesagt hat, okay, das müssen wir jetzt anders machen, hat man dann da ein bisschen gemixt. Da ist natürlich irgendwo auch eine ganze Spur Batman mit dabei, aber es wäre eigentlich Blue Beetle gewesen. Ozymandias, der große Strippenzieher in Watchmen, das ist Peter Cannon, Thunderbolt, hat man hinterher nicht mehr ganz so stark, hat man später verloren. Nicht mehr ganz so stark benutzt. Da gab es mal, glaube ich, in den 90ern hat DC auch nochmal eine Serie gemacht, war aber jetzt nicht die ganz große Nummer. Dr. Manhattan. Ja, der ist Superman, oder nicht? Naja, er ist nicht Superman, er ist Captain Atom. Oh. Ja, Captain Atom kennt man. Ich spiele heute die Literatur kennt meine heutige Rolle als der dumme August. Ich habe keine Ahnung. Ich sag mal so, er ist die Superman-Figur, quasi. Also er hat aber die Funktion von Superman in diesem Kosmos, mehr oder weniger. Genau. Er hat die Funktion wie Superman. Sie hat nur, wie gesagt, von den Figuren her, ist er, Ja, er ist Captain Atom. Mhm. Also ursprünglich war er Captain Atom. Darauf verweist dieses mit Dr. Manhattan. Mhm. Captain Atom kennt man zum Beispiel. Captain Atom ist der, ist die Figur. Der da in die Luft fliegt. In Kingdom Come. Ach, Kingdom Come war das. Genau. War das nicht? Ja, also Captain Atom. Nee, aber ja, es gibt aber auch eine Atomexplosion bei Dark Knight Returns, deswegen habe ich das verwechselt. Ja. Captain Atom fliegt aber auch in die Luft, glaube ich, bei Kingdom Come, oder? Genau, also in Kingdom Come, er wird von Magog, wird er aufgeschlitzt. Überladen. Wird er, glaube ich, aufgeschlitzt, der Suit, und er verstrahlt alles Mögliche. Okay. Ja, also wie gesagt, Dr. Manhattan wäre eigentlich Captain Atom gewesen. Captain Atom hat man im DC-Universum bis heute immer noch mal dabei gehabt. Der war zum Beispiel er war Teil dieser Justice League-Truppe nach Crisis on Infinite Earth. Heißt er denn jetzt nur Atom oder ist er? Nee, Atom ist der sich ganz klein machen kann. Captain Atom ist der nuklear aufgeladene. Ah, okay. Ja, deswegen verwendet man das nicht ganz so stark, weil, okay, ne? Wie gesagt, der wäre Captain Atom gewesen daraus. Ja, Night Owl, wie gesagt, Ozymandias hatten wir. Und dann natürlich ganz interessant dabei ist dann, können wir sonst noch mal sagen, der Comedian. Der Comedian ist The Peacemaker. The Peacemaker wird all jenen unterkommen, die sich den neuen Suicide Squad anschauen. Ah, okay. Ach, das ist der von John Cena gespielte mit diesem sehr seltsamen Helm. Mit dem seltsamen Helm. Das ist The Peacemaker. Okay. Und der Comedian ist eine sehr zynische Variante quasi davon. Okay. Und die Figur, die vielleicht die allermeisten noch damit sonst auch mit Watchmen in Verbindung bringen, ist Rorschach. Und Rorschach wäre eigentlich ursprünglich The Question gewesen. Ja, wobei mir persönlich ist, also ich sehe es eher allegorisch. Also für mich ist, ne, jetzt klar, das sind die Ursprünge, aber für mich ist der quasi Superman ist Dr. Manhattan gewesen. Der quasi Batman ist für mich zum Teil Night Owl gewesen, weil er hat ja auch diese Bat-Höhle und so weiter. Ja. Ne? Also da natürlich haben die sich da auch bedient. Aber für mich ist Rorschach auch sehr, ja, Rorschach ist quasi der gefallene Batman. Rorschach ist für mich immer das gewesen, was aus Batman werden würde, wenn er überhaupt keinen Gegenpol hätte und immer weiter in diese düstere Verbrechensgeschichte abgerutscht wäre. Also dieses absolute Negativbeispiel. Ja, also Rorschach ist eine wahnsinnig spannende Kombination aus einer ganzen Reihe von Einflüssen. Ja. Auf der einen Seite, wie gesagt, The Question, ganz klar. Wobei The Question auch schon wieder eine Variante ist von einem Charakter namens Mr. A. Beide eben geschaffen von Steve Ditko, der unter anderem für Spider-Man. Ja, Spider-Man-Zeichner. Mit Stan Lee zusammen, damals die Frühphase auch. Was, wen meinst du jetzt? Ich habe gerade weggehört. Also Entschuldigung, ich habe gerade nicht zugehört. Ja. Wen hast du? Ditko? Was? Ja, klar. Genau. Mr. Ditkovic. Genau. So. Und er hat also Mr. A geschaffen und eine Abwandlung von Mr. A war The Question, dann eben für Charlton. Und The Question kennt man bis heute im DC-Universum, da mal umbesetzt. In Montoya ist dann später The Question geworden. Aber klar, man kann auch sagen, er ist Batman ohne Gegenpol. Ja, schon. Ja, in gewisser Weise. Also er ist halt komplett, also würde Batman die Maske gar nicht mehr ablegen und komplett nur noch in diesem Dark Knight Verbrechermodus landen und immer mehr ins Düstere gleiten. In gewisser Weise. Ja. In gewisser Weise. Das Interessante dabei ist im Comic und im Film ist es ja auch lustigerweise Rorschach, der den Narrator gibt, also der moderiert ja das Ganze. Ja. Und man hat ja immer wieder dieses, ne, am so und so vielten wurde der Comedian ermordet. Ne? Irgendjemand weiß, wer es gewesen ist und so weiter. Also diese ganzen Einleitungstexte. Ich weiß gar nicht, ob es immer zu den einzelnen Comic-Teilen von diesen 12 Teilen ist, aber es kommt immer wieder mal vor. Doch, es ist ja Rorschachs Tagebuch. Ja, ja. Eigentlich liest man das illustrierte Rorschach-Tagebuch. Genau, genau. Das am Ende, das ist ja quasi dann der Punkt. Ja gut, im Epilog kann es nicht mehr Rorschach sein, ne? Aber. Naja, aber der Witz ist ja, dass er quasi vorgesorgt hat, weil Ja, er hat es ja an diesen Verlag geschickt. Genau, ja, ja. Genau. Ja. Und das Comic endet ja auch im Prinzip mit einem Ketchup-Flag auf einem Smiley. Genau. Von so einem trotteligen Redakteur, der halt Rorschachs Tagebuch gerade. Genau, für diese Verschwörungszeitung und die haben nichts und der Redakteur sagt zu dem Gehilfen, ja, nimm irgendwas von dem Stapel mit von den Sachen, die uns die Irren immer schicken. Die uns die Irren immer schicken, aber kurz vorher sagt irgendjemand, es wird doch kein Menschen Cowboy als Präsident wählen. Ne? Genau. Also da sieht man dann schon Reagan irgendwie am Horizont auftauchen, obwohl es eigentlich 5 Jahre zu spät ist, aber ist ja egal. Ja, ich glaube, es könnte Reagan sein, es könnte aber auch, weil das an 2, 3 Stellen auch vorkommt, Robert Redford. Oh, okay. wegen dem Midnight Cowboy. Ja, ja. Also wie gesagt, der Hintergrund ist die einzige Figur interessanterweise, die Alan Moore nie verwenden wollte, war Nightshade. Nightshade war eine Figur, weil wenn man sagt, hier wer basiert auf was und Silk Spectre basiert tatsächlich nicht auf diesen Charlton-Figuren, weil die war dermaßen lame und da kann man das eben sehen, weshalb das so ein Rückgriff ist, das Design. Das eins oder zwei? Sowohl als auch. Okay. Und zwar für Silk Spectre, das Vorbild davon ist The Phantom Lady. Und The Phantom Lady war so eine Figur in den 50er Jahren, die war unter anderem Gegenstand dieser Anhörung, die dann zu dem Comics Code geführt hat. Okay. Ja, das ist also mit diesem tief ausgeschnittenen Kostüm und so weiter. Und die hat man dafür verwendet. Ja, das ist ja irgendwie, also gerade also diese Midnight Men, die kommen ja nicht besonders gut weg. Also, richtig, aber er hat wirklich also nicht nur eine Historie dieser Watchmen und der ersten Stufe mit den Minutemen gemacht, sondern Alan Moore hat einfach tatsächlich amerikanische Comic-Geschichte im Grunde genommen auch in diese Story reingepasst. Krass, ne? Ja. Also ich finde es halt lustig, dass also Sally Jaspetschik, die sich eigentlich immer mit Jupiter als Nachnamen angibt, Silk Spectre 1, die wird eigentlich als, ich glaube, sie wird sogar als alte Hure bezeichnet. Also die halt wirklich komplett versoffen in ihrem Ding sitzt und alter Glorie nachtrauert. Ja, die sich darüber freut, irgendwie, einer hat ihr... Genau, irgendjemand hat ihr ein pornografisches Comic von ihr selber geschickt. Ja, ja. Und sie, ob, mit der Bitte, ob sie das nicht mit dem Autogramm versehen könnte. Und sie findet das sogar ganz toll, dass sich da überhaupt noch einer an sie erinnert. Ja. Also dieses Bild dieser alten Diva. Ja, das ist ungefähr so, als ob wir jetzt irgendwie in 50 Jahren irgendwie ein Tape mit irgendwelchen Deepfake-Pornos von irgendeiner Schauspielerin und das von der signieren lassen. Genau, genau. Normale Person sagt ja. Genau, weil die sitzt da so. Zu, dass du Land gewinnst. Genau, die sitzt da in ihrem Rentnerparadies irgendwie, smoked sich da die restlichen Lebensjahre weg, im Grunde genommen. Es gibt eine Sache, die ich sehr interessant finde, weil der Comedian versucht ja, Silk Spectre zu vergewaltigen. Ja. Ja. Das klappt ja nicht, weil ich weiß gar nicht mehr, wer dazwischen kommt. Captain Metropolis. Irgendjemand kommt dazwischen. Ja. Und verhindert es. Trotzdem ist der Comedian aber der Vater von Silk Spectre 2. Ja. Also da ist noch irgendwas nicht erzählt worden, ne? Weil das interessant ist, dass Sally Jupiter den Comedian immer verteidigt. Ja, ja. Ja, also das wäre während ihre Tochter... Die hasst den ja wie die Pest. Genau. Und weil sie kennt aber nur den Teil, wo er versucht hat, ihre Mutter zu vergewaltigen, aber dass er ihr Vater ist, das erfährt sie erst ganz am Ende von der Geschichte. Ja, genau. Genau, ja. Aber das Interessante war eben, um sozusagen diese Herkunft da mal ein bisschen nochmal kurz abzuschließen, das Problem war eben, dass diese Story von Alan Moore sich jetzt so wahnsinnig schlecht eignete, diese Charlton-Figuren, die DC gerade eingekauft hatte, jetzt ins DC-Universum einzuführen. weil am Ende der Story sind zwei tot, einer ist eigentlich der große Drahtzieher, auch wenn er dann irgendwie Dritten Weltkrieg verhindert, hat er doch ein paar tausend Tote irgendwie so und einer hat die Erde verlassen und die anderen machen nichts mehr, die leben machen nichts mehr, haben ihre Identität geändert und versuchen noch einen vernünftigen Lebensabend hinzubringen. Und das war eben der Grund, wieso man gesagt hat, okay, an sich gute Geschichte und so weiter. wir werden dann auch keine lizenzrechtlichen Probleme haben, weil uns die Figuren gehören, aber so können wir es auf keinen Fall lassen. Ja. was dann die Einführung dieser Figuren dann eben ein kleines bisschen ja weiter nach hinten geschoben hat. Genau. Ja. Es kam dann irgendwie zwischen 2002 und 2012 kamen Prequels raus, wo so ein paar Sachen aufgeklärt worden sind. Hab ich nicht so viel von gelesen. Ich habe angefangen, ich bin manchmal etwas faul, was Lesen angeht. Ich habe angefangen, diese Minutemen-Sache mir durchzulesen. Da wird halt so ein bisschen, ne, wie es zustande gekommen ist und wie das abgelaufen ist. Da habe ich zum Beispiel auch die Info her, dass der Comedian 16 war. Dann gibt es eine Ausgabe mit dem Comedian selber. Da ist zum Beispiel die sehr, sehr enge Freundschaft, also es waren richtig gute Freunde zwischen den Kennedys und ihm und diesen Frust, den er halt hatte, als sie umgebracht worden sind. Und das haben die ganz nett gemacht. Viel interessanter fand ich eigentlich das die Fortsetzung. Es kam nämlich von 18 bis 2020 mit fürchterlich langen Zeiten dazwischen, weil das überhaupt nicht mehr pünktlich kam. Zuerst sollte es, glaube ich, einmonatlich erscheinen, dann war es zweimonatlich, dann hatte man Glück, wenn es alle 4 Monate erschien. Also es war wirklich nicht besonders. Ja. Kam halt Doomsday Clock. Doomsday Clock fängt an ungefähr 10 Jahre nach Watchmen. Ne? Wir sind nach wie vor bei dieser Squid-Sache. Das bricht aber auseinander, weil dieser Plot von Ozymandias auffliegt. Und damit ist halt auch der Kalte Krieg wieder voll aktiv. Die Sowjetunion ist übrigens nicht zusammengebrochen in diesem alternativen 7 Jahre danach, genau. 7 years after the... Ja. Genau. Da wird nämlich... da wird Rorschachs Tagebuch veröffentlicht. Ne? Und Ozymandias wird halt geleakt dadurch. Und dadurch lebt halt dieser Kalte Krieg wieder auf und bricht auch dann aus, wird zum heißen Krieg und eigentlich passiert dann der Atomkrieg am Anfang. Ich habe manchmal, wenn ich so einen Comic nur einmal gelesen habe, dann kriege ich Alzheimer. Ich muss einen Comic mehrfach gelesen haben, um es komplett zu memorisieren. Irgendwie, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Jedenfalls ein paar dieser neueren Figuren, also es gibt zum Beispiel jetzt den zweiten Rorschach, der dann schwarz ist, das ist der Sohn von dem Therapeuten des Original-Rorschachs. Dann gibt es so ein Clownspaar, so ein Pantomime und eine Frau, also er ist nur Pantomime und sie ist halt, ich weiß gar nicht, wie sie nochmal genau hieß. Jedenfalls, Dr. Manhattan ist weg, ne? Also sie wollen halt immer noch Dr. Manhattan finden, finden ihn aber nicht, aber durch diese Atombombenexplosion schaffen die es halt, ich glaube auch technisch, in ein Paralleluniversum zu wechseln. Ja. Und dieses Paralleluniversum, das kennen wir ganz gut, das ist nämlich das DC-Universum. Ja. Sie sind also plötzlich in der Zeit, ne, wo es Superman gibt, wo es Batman gibt, wo es das gibt. Ja, und da passiert einiges. Es macht also... Ja. Ich fand's nicht schlecht, aber... Ich sag mal, nicht schlecht. Nicht schlecht ist allerdings dann auch nicht besonders gut. Ach, hast du es gelesen? Ich hab's mir durchgelesen. Okay. Ich fand's, also es hat natürlich nicht diesen Impact wie das Original. Ich meine, das ist das ganz große Problem. Ja. Also man sieht, wenn man sich das vergleicht, man sieht an Watchmen, dass damit Alan Moore ein Autor war, der hatte da eine Idee, der hatte da ein Konzept und der suchte jetzt eine Möglichkeit, das umzusetzen. Ja. Bei sowohl Before Watchmen wie auch dann, sag ich mal, bei Doomsday Clock, da kann man richtig sehen, da ist der Verlag und der Verlag hat eine Idee und diese Idee ist, wir müssen noch irgendwas mit Watchmen machen. Wir möchten gerne. Irgendwie weiter. Und eigentlich ist das doch schade, dass die Watchmen-Charaktere, die doch eigentlich ziemlich coole Charaktere sind, sowas können wir doch eigentlich nicht liegen lassen. Eigentlich müssten wir doch irgendwas machen, dass wir das irgendwie mit unserem normalen Superhelden-Universum machen können. Ja. Und das hat man dann gemacht. Und wie gesagt, es ist nicht schlecht. Ich muss allerdings sagen, es ist einfach... Abgedreht. Es ist ein bisschen abgedreht und es ist ein bisschen sehr bemüht einfach dieses, okay, und dann kommen wir von dem einen Universum in das andere und so weiter. Ja, das hat es auch immer schon gegeben, gerade im, ne, ich meine, gerade bei DC. DC mit seinem Multiversum und so weiter, ist auch völlig okay, wenn man jetzt sagt, ja, das Watchmen-Universum ist jetzt ein paralleles Universum zu. Wobei das ja schon lange etabliert war, dass es halt dieses Paralleluniversum gibt. Ja, es spielt nur keine. Es gab mal dieses Multiversity, ich weiß nicht, was vor oder nach New 52, ich weiß nicht, was es genau gewesen ist. Multiversity nannte sich das. Und da hat man tatsächlich auch mal so eine Übersichtstafel gesehen, welche Universen es alles gibt. Es gibt tatsächlich eins, wo, also es gibt ein Clark Kent Superman, also Universum, also Christopher Reeve Kent, Richard Donner Universum. Ja. Es gibt ein Michael Keaton Batman Universum, also es existiert alles. Ja, es existiert alles. Es war nur in dem Moment, das war folgenlos, weil Watchmen als Geschichte abgeschlossen war. Wie gesagt, ich hab's gelesen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, okay, das muss ich mir jetzt sofort sichern. Deswegen hat es eben auch ewig gedauert, weil ich habe nämlich tatsächlich gewartet, bis es da mal fertig war. Ja. Hatte eigentlich gedacht, okay, dann kannst du es ja nach einem Jahr lesen, wenn es ist. Und dann war es auch dann noch. Dann war es aber immer noch nicht fertig. Das hat nämlich über 2 Jahre gedauert. Das hat über 2 Jahre gedauert. Ja. Grafisch schön gemacht und so weiter, aber unterm Strich. Ja gut, das ist Standard halt. Ne? Also heutzutage. Ja, es ist so eine dieser Sachen, die so ein bisschen im Entertainment-Bereich irgendwie so unausweichlich scheinen, wenn es dann eine Sache gibt und die war mal ein Erfolg, ein Riesenerfolg oder eben bis heute, zwar schon vielleicht Jahrzehnte alt, aber bis heute noch ein großer Erfolg. Ich meine, wenn man sich das anschaut, das Trade Paperback von Watchmen in den USA, immer. Ja, das gehört seit der Erstveröffentlichung als Trade Paperback. Wird durchgedruckt seitdem, ne? Wird durchgedruckt und ist immer relativ Jahre weit. Oder 36 Jahre ist es jetzt, glaube ich, hier, ne? Ja. Nicht ganz. Ja. Und wie gesagt, seit es als Trade Paperback rausgekommen ist, ist es permanent im Druck und gehört zu den meist gedruckten. Ja, also zum Beispiel als begleitend zum Film zum Beispiel war es das meistgedruckte Trade Paperback. Das Ding war in den USA als Trade Paperback überall. Krass. Aber wirklich überall. Also hier steht auch, das US-amerikanische Time Magazine zählte Watchmen 2010 als einzigen Comic zu den besten 100 englischsprachigen Romanen, die zwischen 1923 und 2005 veröffentlicht wurden. Ja. Kann man natürlich jetzt drum streiten, inwiefern das jetzt Referenz ist oder inwiefern die überhaupt die Autorität haben, das zu sagen. Aber ja, aber wenn du siehst, dass es ein Comic, dass ein Comic zu den 100 besten englischsprachigen Romanen gehört, da sieht man sozusagen die Größe der Erzählung. Ja. Weil niemand käme auf die Idee zu sagen, Superman Heft 335 gehört dazu. Obwohl, das hätte da reingehört. Also gerade 335. 34 war ein bisschen schwach, 36, naja gut. Gut, ich meine, Whatever Happened to the Man of Tomorrow ist auch eine schöne Geschichte, auch von Alan Moore. Es ist Alan Moore, wollte ich gerade sagen. Also. Der Mann, der angeblich das amerikanische Comic-Business hasst und seine größten Erfolge mit amerikanischen Superhelden-Comics hat. Okay, gut. Ja gut, das war bei meiner Ausbildung ja auch. Also die Themen, die ich am meisten gehasst habe, waren die, wo ich die besten Noten komischerweise drin hatte. Ich weiß auch nicht, woran das war. Halt. Weil man sich da aus Frust irgendwie reinhängt. Ich will es hinter mir haben, so nach dem Motto. ich habe tatsächlich, muss sagen, also es gab ja im letzten Jahr gab es eine Serie zu Watchmen. Ja. Ich habe nur die ersten beiden Folgen gesehen. Also es hat mich nicht so mitgerissen. Lustigerweise war das in der ersten Folge war es, glaube ich, so schon, dass es halt als total krasse Sache angesehen wird, dass die Polizei Masken trägt. Ja. Willkommen in der Pandemie, Leute. Alle. Ja. Die Polizei trägt tatsächlich Masken. Schon seit mehr als einem Jahr habe ich keinen Polizisten mehr ohne Maske gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die noch Gesichter haben. Das ist halt, Nee, aber Spaß beiseite. Ich muss ehrlich sagen, mein erster Eindruck war ganz nett von der Serie, aber es war jetzt nichts, was mich dauerhaft gefesselt hat. Meine persönliche Haltung, aber die habe ich jetzt nicht nur in Bezug auf Watchmen, auch auf eine ganze Reihe von anderen Sachen. So wie Watchmen ist, okay, wir haben über den Squid und so weiter, über das Ende haben wir gesprochen. Aber Watchmen, dieser Zwölfteiler, so wie er ist, der ist perfekt. Der ist rund. Ja. Ich brauche keine Prequels, ich brauche keine Sequels. ich brauche auch, sage ich jetzt mal, diese Seite. Man kann es gucken. Ja. Ich meine, die originale Erzählung zu nehmen und sagen, wir verfilmen sie, so wie man das mit dem Zack Snyder Film gemacht hat. Ja. Ja, klar. Kann nicht das Thema. Aber dieses, wir erweitern dies, wir verschaffen da Background. Ich meine, ganz ehrlich, niemand, ich meine, wo der, es gibt ein paar Figuren, wo deren Background jetzt nicht ganz so stark ausgestaltet ist. Das sieht man schon. Ja. Also, dass Alan Moore auch bei den in Watchmen, er hat an bestimmten Figuren deutlich mehr Interesse als an anderen. Also Captain Metropolis scheint ihn nicht sonderlich zu interessieren. Richtig. Aber ich sag mal auch zum Beispiel sowas wie die zweite Silk Spectre ist jetzt, okay, das läuft so mit. Und Night Owl 2, gut, das ist auch so ein bisschen langweiler. Mhm. Ja, aber wenn man zum Beispiel guckt, du brauchst keinen Comic mit der Vorgeschichte von Rorschach. Die Story von Rorschach ist komplett da drin. Ja. Die Story von Dr. Manhattan ist komplett da drin. Ja, wirklich von bei Rorschach hast du es ja zum Beispiel noch wirklich von den Kindheitstagen an. Also dass er zum Beispiel deshalb unter anderem gestörter Typ ist, weil er lebt alleine bei seiner Mutter. Die Mutter ist permanent Typen da. Die ist Prostituierte. Ja. Und er kommt dann irgendwann mal dazu und wird dann verprügelt da und also die gesamte Geschichte ist da. Alles, was man wissen muss, ist da. Das Geniale fand ich ja auch im Comic, dass man den Rorschach schon ein paar Mal sieht, ohne zu wissen, dass man Rorschach sieht. Dieser Typ mit diesem Schild, The End is Nigh, oder Das Ende ist nahe, das ist ja dieses literarische Englisch, das ist Walter Kovacs, das ist Rorschach, dieser rothaarige Typ, der halt mit diesem Schild rumrennt. Und vor allem, das ist dieser Typ, den niemand wahrnimmt. Ja, auch Nightcrawler und Silk Spectre, die gehen da also öfters an einem vorbei. Ja, der so also komplett unscheinbar durch die Gegend geht, mit einem relativ nichtssagenden Gesicht, der durch die Gegend läuft. Ja. Und sobald, und das ist, glaube ich, dieses Statement, was Alan Moore da eingebaut hat, der Typ, der zieht sich diese Maske über, setzt sich den Hut auf, zieht seinen Trenchcoat an, läuft durch die Gegend, kommt irgendwo rein, ja. Und alle Typen, selbst irgendwelche, die deutlich größer sind als er, alle haben wahnsinnigen Schiss vor Rorschach. Deswegen erinnert er mich auch so an Batman. Also es gab zum Beispiel in dieser, in dieser Cataclysm-Niemandsland-Geschichte, da hast du Tim Drake, also Robin 3 und Nightwing. Ja. Die stehen halt vor irgendwelchen, kommt nicht näher und so weiter. Und die Schurken grinsen und kommen näher. Und auf einmal bleiben die stehen, gucken nach oben. Und dann steht da halt Batman. Geht. Und die hauen ab. Ja. Und dann sagt halt Robin zu, oder ich glaube Nightwing zu Robin, das kann nur er. Das kann nur er. Das können wir nicht. Ja, aber es ist eben das Interessante. Diese Aura, die hat halt Rorschach auch in diesem Comic. Genau. Ne? Und die eben, was die Geschichte so wahnsinnig faszinierend macht, ist diese Ambivalenz der Figuren. Ja. Also das zum Beispiel am Ende, dass das Rorschach sagt, das ist alles gelogen hier. Ja, dieses mit dem Squid und so weiter und Ozymandias feiert sich selbst, weil er hat den Dritten Weltkrieg abgewendet und Rorschach sagt, aber das ist alles gelogen hier. Ja. Auf der anderen Seite sagt man dann als Leser, ja, aber wenn wir, weil das ja auch dann das Thema ist, zwischen Silk Spectre und Night Owl und so weiter, und eben Rorschach, nach dem Motto, ja, aber wenn wir jetzt die Wahrheit sagen, wenn wir das enthüllen, dann geht das direkt wieder los, dann stehen wir möglicherweise wieder direkt vor dem Dritten Weltkrieg. Ja. Wir müssen das jetzt so laufen lassen. Ja, und das eben dann. Und Ozymandias hat ja sogar Dr. Manhattan überzeugt davon. Er hat, ja, richtig. Ne? Genau. Also Dr. Manhattan ist ja dann voll auf der Seite von Ozymandias. Er hat gesagt, ich kann deiner Logik folgen. Ja. Ne? Es ist halt wirklich so. Genau. Aber und der einzige, sozusagen der. Der düstere Typ, der sich eigentlich komplett in die Illegalität begeben hat, ist halt letzten Endes der Einzige, der halt im Prinzip für die Wahrheit steht. Richtig. Für die Moral steht. Also der wirklich steht, sagt, der für. Ja. Für die Wahrheit und der so wie man das eigentlich quasi von diesen Superhelden her kennt, für Wahrheit, Gerechtigkeit, den amerikanischen Weg so ungefähr, wie dieses Superman-Mantra. Er steht eben auch für die Wahrheit, weil für ihn ist das nur schwarz-weiß. Es gibt nur Wahrheit und Lüge, es gibt nichts dazwischen. Und es gibt auch nichts dazwischen. Entweder du löschst mich aus oder ich werde alles verraten. Genau. Also der ist halt Absolut. Das ist ja nicht nur Rorschach, das ist ja auch schwarz-weiß. Also er ist halt wirklich komplett schwarz-weiß. Genau, das ist komplett bipolar. Genau, also genau, weil das ist, und das ist eben, das ist das super Spannende, wenn man sich ein bisschen in die Details vergräbt, was das angeht. Diese Haltung mit diesem Ja, Nein, Schwarz-Weiß, das hat Alan Moore super eingebracht. Das ist Mr. A, diese Steve Ditko-Variante, dessen Visitenkarte ist, eine Seite ist weiß, eine Seite ist schwarz. Okay. Der eben auch genau dieser Ja-Nein, ja, Schwarz-Weiß-Typ ist. Und das ist Steve Ditko. Krass. Der also da, das sehe ich so von der Philosophie, also der ist zum Beispiel, der ist zum Beispiel da überliefert. Ja, er hat Checks nicht eingelöst, weil er mit seiner Arbeit nicht zufrieden war. Und hat dann gesagt, ich kann ja kein Geld annehmen, wenn ich von meiner Arbeit nicht, wenn ich mit meiner Arbeit nicht zufrieden, wofür bin ich hier bezahlt worden? Das ist nicht gerecht. Wahnsinn. Wenn ich dafür bezahlt werde, er hat Checks nicht eingelöst. Also, muss man sich mal vorstellen. Das ist übrigens auch so eine große, Geschichte, großer Unterschied zum Film. Weil es gibt, die Szene, an die wird sich wahrscheinlich jeder noch erinnern können. Ja, Torres, wo Rorschach eben Dr. Manhattan anbrüllt und der hebt im Prinzip fast beiläufig die Hand und vernichtet halt Rorschach. Ja. Indem er ihn also quasi zerfetzt. Ja. Ne, so killt er ja die Leute. Ne? Und dann steht Nightowl daneben und brüllt, nein! Was sehr, sehr durchdringend ist, ein sehr, sehr krasser Schockmoment ist in dem Film. Ist im Comic nicht so, weil im Comic ist Nightowl zu dem Zeitpunkt im Inneren dieses Bunkers von Ozymandias damit beschäftigt, mit Silk Spectre zu schlafen. Richtig. Das ist also etwas anders im Comic. Richtig. Ist auch schön, aber genau, auf genau. eine andere Art und Weise schön. Ja. Ja. Also das hat man diese Art der bisschen aufgesetzten Dramatik, die gab's da nicht. Ich war allerdings sehr, sehr dankbar, weil letztes oder vorletztes Jahr, ich meine, Ende 2019 muss das gewesen sein, kam ja endlich. Es war so, es gab ja eine Uncut-Version, eine Directors-Cut-Version von Watchmen. Da waren zum Beispiel auch, es wird im Comic die ganze Zeit dieser rote Korsar erzählt. Mhm. Das ist ja, haben wir gar nicht erwähnt, in diesem Superhelden-Universum von Watchmen. Dadurch, dass es wirkliche Superhelden gab, sind Superhelden als Comicfiguren, als Fantasie nie populär geworden. Also diesen Superhelden-Hype, den wir jetzt in unserer realen Welt hatten, den gab es nicht. Zugunsten von Piratengeschichten. Also richtig. Piraten- und Zombies-Geschichten waren halt das absolute Nonplusultra. Genau. Also es ist, man kann es so sagen, es ist quasi die Comic-Welt, die Alan Moore sich gewünscht hat. Es ist nämlich die amerikanische Comic-Welt, in der es den Comics-Code nicht gibt. Und Watchmen war ein Comic ohne Comics-Code. Ja. Den Comics-Code, der also dafür gesorgt hat in den 50er Jahren, dass diese ganzen Horror-Grusel-Comics von EC und so weiter, so Tales of the Crypt und From the Crypt und so weiter, das gibt es alles noch, ja, weil es eben da nichts anderes gibt im Watchmen-Universum. Der Comics-Code hat nie stattgefunden. Genau. Und es gibt eben diese Erzählung, es gibt diesen Comic im Comic. Ja, und da gibt's halt den Jungen, der halt dieses Comic im Comic die ganze Zeit liest. Den gibt's auch im Film. Ja. Aber es ist nicht so, also es ist ursprünglich diese rote Korsar-Geschichte als Zeichentrick, als animierte Variante produziert worden. Das kam dann in Deutschland auch als extra DVD raus. Ich glaube auch als Blu-ray. Aber es gibt halt eine Uncut-Version, wo die erstens wesentlich brutaler ist als der Original-Cut. Oh ja. Und da ist halt auch dieser rote Korsar immer dazwischen geschnitten. Genau, das ist dieses verbindende Element. Man hat diesen kleinen Jungen mit dem alten Mann vom Zeitschriftenstand. Genau. Und der kleine Junge sitzt neben dieser Batterieladestation quasi und liest. Im Comic, ne? Im Comic. Im Film natürlich nicht. Da lehnt er, glaube ich, an der Park. Genau, oder so. Aber er sitzt da und immer zwischendrin im Watchmen-Comic liest er diesen Comic. Genau. Das Einzige, was man im Film wenig bis gar nicht reingebracht hat, was auch noch das Comic ausmacht, man hat zwischendurch ganze Kapitel von dieser Under the Hood-Biografie von der ersten Night Owl. Horace Mason hat ja ganz berühmt, also ein paar Helden haben anschließend Geld mit ihrer, nachdem halt die Minutemen ausgestiegen sind und die zweite Generation verboten worden ist, haben nicht nur Ozymandias, hat seine eigene Super-Action, also Actionfiguren-Serie über sich selber gemacht und ist halt an die Öffentlichkeit gegangen. Hollis Mason, der erste Night Owl, hat eine Biografie geschrieben. Und ein Enthüllungsbuch. Enthüllungsbuch war das ja, quasi. Deswegen sind die alle sauer auf ihn. Genau. Und da man Auszüge aus diesem sehr, sehr viel Buch, sogar. Ja, ist in dem Comic. Genau. Sodass genau. auf diese Art und Weise quasi diese Backstory, ja, dieser Minuteman nachgeliefert wird. Ja. Ich würde auch, wenn man das dann tatsächlich, also wenn ich eine Leseempfehlung geben möchte, weil ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr, für, genau. es wird Zeit für unsere wöchentlichen Leseempfehlungen. Nein, wenn es einen interessiert, kann man die anderen Sachen schon noch lesen, aber Watchmen kann man eigentlich so lesen, wie es ist. Aber wenn, dann sollte man auch alles lesen. Also nicht dem Drang nachgeben, wenn man jetzt zum Beispiel da ist, den Corsair zu skippen oder diese Hollis Mason Biografie-Sachen zu skippen. Da sollte man tatsächlich durchlesen. Ja, das gehört dazu. Das ist jetzt kein Produkt, also um das auch ganz deutlich zu sagen, dass diese Piratengeschichte oder eben auch diese Biografie von Hollis Mason, die da drin ist, die hat man da nicht reingenommen, um irgendwie noch Seiten zu füllen, weil man sonst zu wenig zu erzählen gehabt hätte. Die haben eine wirkliche Funktion. Hm. Das wäre wahrscheinlich in der heutigen Welt, wäre das irgendwie noch eine dritte Spin-off-Comic-Serie. Also mit dem roten Corsair ist es zum Beispiel, das ist einfach jemand, was war das, eine Zombie-Insel und also im Comic ist es ja so, dass er macht sich Sorgen, dass diese Seuche, dass seine Heimat in Gefahr ist. Und dann baut er sich aus diesen Leichen, baut er sich ein Floß und fährt halt über den Ozean, um seine Heimat vor dieser Seuche, vor dieser Zombie-Bedrohung zu warnen. Im Film? Im Comic auch, oder? Im Comic ist er ja dieser Schiffbrüchige. Und der Witz ist ja, dass diese Er bringt letzten Endes, der Gag ist doch, dass er die Seuche durch seinen Fluss erst in die Heimat bringt. Genau, also das Interessante dabei ist, dass er, das ist erst ein ganz normaler Typ und quasi die Eskalation besteht darin, dass ihm, nachdem er schiffbrüchig geworden ist, ihm immer wieder, also er hat dann da so ein bisschen Floß und dann wird er von einem Hai angegriffen und er sticht den Hai, den Hai macht er zum Teil dieses Floßes und so weiter. Also das ist nachher eine komplette Horror-Story, auch entsprechend auch in einem ganz anderen Stil gezeichnet als der normale Watchmen-Comic. Sehr, sehr viszeral, würde der Marie. Genau, ne? Während die Zeichnungen in der Hauptgeschichte von Watchmen, die Zeichnung von Dave Gibbons, die sind ja sehr klar. Ja. Ja. Wobei das Farbspiel ist nochmal ein eigenes Thema. An sich können wir jetzt nicht großartig streifen, aber wenn man sich das zum Beispiel durchliest, wenn man da mal drauf achtet, es gibt so subtile Sachen, wir sprachen für diesen Psychologen von Rorschach an, der fängt dann zum Beispiel da auch an, seine Aufzeichnungen zu machen und man kann zum Beispiel sehen, dass in den ersten Bildern, in den ersten Panels, hat er sehr, sehr hellen Hintergrund und wenn er am Ende quasi, der wird immer dunkler, je mehr er zum Kern von Rorschachs Seele also Rorschach erzählt ihm ja davon. Ja, ja, klar. Also zuerst blockt er ihn ja. Ja. Rorschach blockt ihn ja ab. Ja. Und nachher öffnet er sich, weil der Psychologe darauf drängt. Und dann sagt Rorschach, ja gut, meinetwegen. Und dann erzählt er ihm die Story. Und das ist eine Story, wo man hinterher denkt, boah, besser hättest du nicht gefragt, ne? Ja. Wie Rorschach eigentlich, warum Rorschach zu Rorschach geworden ist. Ja, das ist eine ziemlich traumatische Geschichte. Und man kann also sehen, im Vergleich, wenn man die Passage sich durchliest und auf die Hintergründe achtet, die man schnell übersieht, wenn man aber schaut, als er anfängt, sind die Hintergründe relativ hell. Das ist also so. Ich habe das zum Beispiel komplett übersehen. Genau, ne? Das ist so. Ist jetzt kein detaillierter Hintergrund. Es ist ein grüner Hintergrund und so weiter. Zum Beispiel, das ist alles Uni. Und ganz am Ende, wenn der zum Beispiel mit seiner Frau spricht, das ist alles schwarz. Okay. Ja? Also es ist sehr, sehr duster. Das heißt, je mehr er da sozusagen, je weiter das voranschreitet, ja, je mehr man sich sozusagen in Rorschachs Seele vergräbt, umso mehr kommt man quasi im Dunkel der menschlichen Abgründe raus. Mhm. Also was ja zum Beispiel dann mündet in diesem, wenn Rorschach im Gefängnis ist und sich welche mit ihm anlegen wollen und er ihm sagt, ich bin nicht mit euch hier gefangen, ihr seid hier mit mir gefangen. Genau, ne? Also es ist schon, und er ist, wie gesagt, er ist kein großer Typ, ne? Mhm. Also er ist jetzt kein muskelbepackter 2-Meter-Typ, aber komplett enthemmt eben und deshalb eben so wahnsinnig gefährlich. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, also was das Schöne ist an Watchmen, wenn ihr euch da jetzt dafür interessiert und irgendwie sagt, ey, habe ich ewig nicht mehr gelesen oder vielleicht, ich weiß nicht, die 5 Leute, die Watchmen noch nie gelesen haben. Ja, so. Keine Ahnung. Also ich gehe, wer weiß, vielleicht gibt es ja Leute, die es tatsächlich noch nicht gelesen aber haben. Aber für die ist das ganz, ist der große Vorteil, einmal Watchmen kaufen und man hat es. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel zuhöre, dann kriege ich wieder Bock, das zu lesen. Also halt man hat alles in einem Band, man hat eine komplette Geschichte, man kann die Vorgeschichte lesen, man kann Doomsday Clock lesen, man kann die Fernsehserie gucken. Also zu Watchmen komme ich immer wieder ganz gerne zurück. Ja. Aber die anderen Sachen, die habe ich dann einmal gelesen und ist auch gut. Aber Watchmen ist in sich eine runde Sache. Mhm. Es ist eine abgeschlossene Geschichte und vor allem eine, ich habe keine Ahnung, wie oft ich das Ding gelesen habe. Ich weiß es auch nicht. Es ist so voll gepackt. Ja. Beim dritten Lesen findet man immer noch was einem einfach durchgegangen ist. Ja, ja. Vor allem historisch auch. Das halt, mit den historischen Anspielungen und so weiter. Also Alan Moore hat richtig Gas gegeben. Ja. Er hat verdammt Gas gegeben. Zumal ich ja die Alan Moore Comics sowieso mag. Ne? Also das ist halt, also bei Alan Moore, da fällt mir halt ein, ich habe tatsächlich nicht alles gelesen. Also es gibt ja einige Verfilmungen von Alan Moore Büchern. Alan Moore hasst sie alle, glaube ich. Alle. Alle. Er hasst Hollywood. Das ist aber Alan Moore. Er hasst Hollywood, genauso wie er den die amerikanische Comicindustrie nicht mag. Und seine größten Erfolge da feiert. Ja. Die Liga der Außerirdischen, genau, die Liga der Außerirdischen Gentlemen. Oh. Die Liga der Außerordentlichen Gentlemen. Außergewöhnlich. League of Extraordinary Gentlemen. Genau. So machen genau. Wir es auf Englisch. Der Film, der dafür gesorgt hat, dass Sean Connery keine Filme mehr gemacht hat. Genau. Ja, wobei natürlich auch. Aber also gigantischer Comic. Den Fehler haben sie aber im Comic, glaube ich, nicht gemacht, dass dann die Nautilus irgendwie in den Gräben von Venedig auftaucht. Und wenn man jetzt weiß, wie tief die Kanäle in Venedig sind. Also das Tolle, da müsste man eigentlich mal einen eigene Folge drüber machen. Ja. Das Tolle an dem Ding ist, das ist so voll mit Referenzen an aus anderer Literatur. An Literatur, also jetzt nicht mal Comic, sondern Literatur. Ja, ja. Das ist so voll. Das ganze Team ist ja aus allen möglichen Büchern zusammen. Also ich kann, nicht nur das. Also ich kann mich erinnern, ich glaube, die hatten, welche von euch werden es vielleicht auch noch kennen, es gab mal dieses amerikanische Comic-Magazin, das Wizard. Ja, das gab es ja in Deutschland als aus. Nee, doch, klar, ich kannte Wizard, ja. So. Ja. Und ich kann mich seinerzeit erinnern, als die erste Watchmen, die erste Miniserie, quasi League of Extraordinary Gentlemen rauskam. Ich glaube, es gab einen 25-seitigen Artikel in Wizard, wo die ganzen Referenzen mal aufgeführt waren. Wahnsinn, ne? Ja. Ja gut, heute. Und dann hat man den gelesen, hat gemerkt, ey, guck mal, super. 2 Stunden YouTube-Video machen wahrscheinlich. Genau. Und da hat man sich das nämlich durchgelesen damals und hat man gesehen, ey, guck mal, die Hälfte davon habe ich überhaupt nicht gemerkt. Ja. Weil es dann zum Beispiel in irgendeinem Panel gab es ein Plakat, halb abgerissen, das war an der Wand und da stand was drauf. Ja, oder was halt auch sehr, sehr, sehr geil war. Also ich gucke schon wieder entsetzt auf die Uhr. Ja. Wie vor Vendetta, der Film, der ein Verbrechen, weil ich finde, Natalie Portman die Haare abzuschneiden, fand ich ein Verbrechen, aber okay. Aber sehr, sehr schöner Film. Großartig. Habe ich gemocht. Und From Hell, natürlich. Ja. Ja. Ne? Man sollte den Film nicht mit irgendwelcher also nicht glauben, dass das irgendwelche Realität hat, weil, nee. Aber es ist halt ein sehr, sehr cool gemachter Film. Ja. Was allerdings Realität ist, ist, wo man uns überall finden kann. Ja, und ich habe es schon wieder nicht geschafft, mir das mal aufzuschreiben. Deswegen klicke ich jetzt ganz live und in Farbe auf unseren eigenen. Pass auf, das geht jetzt hier an, ne? Ich sehe das kommen. Es geht doch nichts über gute Vorbereitung. Ja. Gute Vorbereitung ist das allerwichtigste. Ja, deshalb habe ich es auch nicht gemacht. Warte mal, Geekplätzchen. Ich bin jetzt auf unserem YouTube-Kanal. Genau, also ihr findet uns auf YouTube. Auf YouTube. Ja, bei Geekplätzchen. Und zwar findet ihr uns bei Spotify, findet ihr uns, bei Apple findet ihr uns, bei Deezer findet ihr uns, im Google Podcast findet ihr uns und natürlich bei YouTube. Der Kanal heißt Geekplätzchen. Genau. Da könnt ihr uns auch mal einen Kommentar hinterlassen, uns abonnieren, uns liken. Genau. Alles, was Spaß macht. Ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche Dienstag um 8 Uhr. Ihr könnt es auch später hören, aber ab 8 Uhr. Genau. Wieder mit einem wunderbaren Thema. dass wir uns bis dahin mal überlegen. Genau. Alles klar. Wünschen euch der Watchman und der Sawmaniac. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Geekplätzchen.